Weihe selbst dein Regiment mit deinem Segen ein, dass alle Bosheit von uns fliehe und die Gerechtigkeit unseren Hütten blühe, dass deines Vaters reiner Same und dein gebenedeiter Name bei uns verherrlicht möge sein.